Dann, überlegte Bastian, könnten wir gerade das dazu benutzen, sie zu täuschen. Wie meinst du das, Herr? Ihr müsst mit der ganzen Karawane in anderer Richtung weiterziehen, so dass es aussieht, als wärt ihr auf der Flucht, als hätten wir es aufgegeben, die drei Gefangenen zu befreien. Und was wird aus den Gefangenen? Ich werde das mit Atrio und Fuchur zusammen übernehmen. Nur ihr drei? Ja, sagte Bastian. Natürlich nur, wenn Atrio und Fuchur zu mir stehen. Sonst mache ich es eben ganz allein. Bewundernde Blicke trafen ihn. Flüsternd teilten die Näherstehenden es den anderen mit, die es nicht hatten hören können. Das, Herr, rief schließlich der blaue Djinn, wird in die Geschichte Phantasiens eingehen, gleich ob du siegen oder unterliegen wirst. Kommt ihr mit? Wandte Bastian sich an Atrio und Fuchur. Oder habt ihr wieder einen eurer Vorschläge? Nein, sagte Atrio leise. Wir kommen mit dir. Dann, befahl Bastian, soll der Zug sich jetzt in Bewegung setzen, solange es noch hell ist. Ihr müsst den Anschein erwecken, dass ihr auf der Flucht seid. Also, eilt euch! Wir werden hier die Dunkelheit abwarten. Morgen früh stoßen wir wieder zu euch, mit den drei Herren oder überhaupt nicht. Geht nun! Die Reisegenossen verneigten sich stumm vor Bastian, dann machten sie sich auf den Weg. Bastian, Atreo und Fuchur versteckten sich im Orchideengebüsch und warteten reglos und schweigend auf die Nacht. Als die Dämmerung hereinbrach, hörten sie plötzlich ein leises Klirren und sahen fünf der riesenhaften schwarzen Kerle den verlassenen Lagerplatz betreten. Sie bewegten sich auf eine eigentümlich mechanische Art, alle ganz gleich. Alles an ihnen schien aus schwarzem Metall, sogar die Gesichter waren wie Masken aus Eisen. Sie blieben gleichzeitig stehen, drehten sich in die Richtung, in der die Karawane verschwunden war, und folgten, ohne ein Wort miteinander gesprochen zu haben, im Gleichschritt der Spur. Dann war es wieder still. »Der Plan scheint zu funktionieren«, flüsterte Bastian. »Es waren nur fünf«, erwiderte Atrio. »Wo sind die anderen?« »Sicher werden die fünf sie auf irgendeine Weise rufen.« Als es schließlich ganz dunkel geworden war, krochen sie vorsichtig aus ihrem Versteck und Fuchur erhob sich mit seinen beiden Reitern lautlos in die Lüfte. Er flog möglichst niedrig über die Wipfel des Orchideenwaldes hin, um nicht entdeckt zu werden. Zunächst stand die Richtung ja fest, es war dieselbe, die er an diesem Nachmittag eingeschlagen hatte. Als sie etwa eine Viertelstunde rasch dahingeglitten waren, erhob sich die Frage, ob und wie sie nun das Schloss Horrock finden würden. Die Finsternis war undurchdringlich. Doch wenige Minuten später sahen sie das Schloss vor sich auftauchen. Seine 1000 Fenster waren strahlend hell erleuchtet. Xayide schien Wert darauf zu legen, dass man es sah. Das war allerdings leicht erklärlich, denn sie wartete ja auf Bastians Besuch, wenn auch in anderem Sinne. Im Schutz der Pflanzen näherten sie sich dem Schloss. Vor dem großen Eingangstor hielten 10 der Panzerriesen Wache, und an jedem der hell erleuchteten Fenster stand einer von ihnen, schwarz und reglos wie ein drohender Schatten. Schloss Horrock befand sich auf einer kleinen Anhöhe, die frei von Orchideendickicht war. Die Form des Gebäudes war tatsächlich die einer Riesenhand, die aus der Erde ragte. Jeder der Finger war ein Turm und der Daumen ein Erker, auf dem abermals ein Turm saß. Das Ganze war viele Stockwerke hoch, jedes Fingerglied bildete eines, und die Fenster hatten die Form von leuchtenden Augen, die nach allen Seiten ins Land spähten. Es hieß zu Recht die sehende Hand. »Wir müssen herausfinden«, wisperte Bastian Atrio ins Ohr, »wo die Gefangenen stecken.